So, Ladies and Gentlemen, bevor Sie sich in das Partygewimmel werfen und den Wein aufmachen, müssen wir jetzt hier noch ein paar Preise vergeben. Also, Punkt Nummer 1. Wir haben ja heute Mittag mit Gründer live angefangen. Wie Sie auf diesem Monitor schon sehen, kaufen die Leute hier schon wie verrückt. Sie können jetzt immer noch mitmachen. Der Preis geht bis morgen 13 Uhr. Wenn Sie auf www.entrepreneurship.de gehen, finden Sie dort alle die Links, die Beschreibung nochmal, können mitbieten, mitkaufen. Rund um 13 Uhr wird dann der Gewinner wird dann noch ausgerufen. Es sieht ganz gut aus für die Leute von Was bin ich wert, aber es gibt ja noch ganz, ja, aber über Nacht kann sich ja noch so einiges ändern, ne? Okay, also, wir vergeben jetzt zwei Preiskategorien. Zum einen die Preiskategorie für den Ideenwettbewerb. Wir haben drei Preise. Ich fange mal mit dem dritten Preis an. Und zwar der dritte Preis bekommt ein Startup-Paket im Wert von $20.000 in Google Naturalien, was immer das heißen mag, aber der Preis hört sich gut an. So, und die glücklichen dritten Gewinner sind Shareify, wie Share the Web. Jungs, Mädels, könnt ihr bitte hochkommen und bitte einmal Applaus. So. Hallo. So, könnt ihr uns mal kurz erzählen, was denn Shareify ist und wie ihr auf diese Idee gekommen seid? Also, Shareify ist eine Online-Plattform, kann man sich vorstellen, ähnlich wie Mitfahrgelegenheit oder Couchsurfing. Es geht darum, dass jeder WLAN-Netzwerke zu Hause bereits hat. Wir schaffen eine Plattform, wo man sich das Internet mit seinen Nachbarn teilen kann, sodass man seine Kosten reduzieren kann. Und das Ganze so auch, dass man die Möglichkeit hat, sich rechtlich abzusichern. Das heißt, Nachbarn lernen sich kennen, sparen Geld und gründen das Ganze gerade aus Komponenten. Super. Und wo findet man euch? Was ist eure Web? Habt ihr eine Webadresse? Ja, www.sharify.de. Super und einfach. Vielen Dank. Bleibt ihr noch ein bisschen da. Wir machen danach noch ein ganz großes Gruppenbild. Ja? Shareify! So, der zweite Platz. Die bekommen ein Startup-Paket im Wert von auch $20.000 von Google Naturalien. Ich muss echt rausfinden, was es genau ist. Das hört sich interessant an. Ihr müsst mir das dann später erzählen. Und zusätzlich 2 Stunden persönliches Coaching in Berlin von den Gründern, Beratern von InnoDate. So, und der zweite Platz ist Yavana.me, refresh your body, mind and spirit. Jungs und Mädels, kommt hoch auf die Bühne und nehmt den Applaus mit. Ah, super. Perfekt, Frauenpower. So, dann erzähl mir mal, was genau ist Yavana und wie bist du auf die Idee gekommen? Yavana.me ist eine Plattform und ein Online-Marktplatz für alternative Medizinangebote. Wir verbinden Menschen aus der nachhaltigen Medizin, also vornehmlich aus dem zweiten Gesundheitsmarkt, mit allen, die nach Regeneration und Prävention suchen. Und die Idee ist mir vor Jahren gekommen, die schwabert schon lange in mir rum, in einer Ayurveda-Kur in Kerala. Und da habe ich halt festgestellt, dass alternative Medizin unheimlich viel bewirkt und wenig kostet. Ich muss mal bei dir vorbeikommen. Ja. So, wo kann man euch noch finden? Was ist deine Webseite? Also zurzeit haben wir in WordPress, Yavana.me, auf Facebook und auf Twitter. Okay, super, dann bleib auch noch bitte bei uns fürs Bildchen später. So, und nochmal Applaus. Genau, danke schön. Und der erste Platz, die bekommen auch $20.000. In Google Naturalien und 4 Stunden persönliches Coaching in Berlin von den Gründerberatern von InnoDate. Und das sind die Leute, und da muss ich nämlich jetzt umlegen. Ha. Deliva, Crowdsourced Same Day Delivery. Oh, das hört sich nützlich an. Jungs, Mädels, kommt mal auf die Bühne und erzählt mir, was ihr so macht. Florian, grüß dich. So, ja, kennst du das Spielchen? Was genau und wie bist du da drauf gekommen? Also, wir saßen vor ein paar Jahren am Mainufer in Frankfurt. Ich bin aus Frankfurt und hatten ziemlich Durst und haben uns gedacht, jetzt brauchen wir eine App, mit der wir was zu trinken bestellen können. Und das wird uns dann direkt hierhin geliefert, wo wir gerade sitzen, damit wir uns nicht bewegen müssen. Das Ganze haben wir weiterentwickelt. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir sagen, wir selbst wollen natürlich gar nicht die Lieferungen ausführen, sondern wir wollen die Crowd die Lieferungen machen lassen. Und wir wollen nicht nur Getränke liefern lassen, sondern im Grunde genommen alles, was jemand von A nach B transportieren kann. Mit der Idee bauen wir gerade einen Prototypen, wollen in diesem Jahr noch einen Testlauf machen und im nächsten Jahr natürlich die Sommersaison mit den Getränken mitnehmen und das Ganze dann Stück für Stück weiter ausbauen. Super, dann seid ihr für die nächste Biergartensaison, seid ihr dann gut vorbereitet. Perfekt. Okay, also, das ist dein Applaus. Dankeschön. Okay, so, kommt ihr kurz mit hoch, da machen wir noch ein Bildchen miteinander. So jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Super, ich danke euch, bleibt noch nahe dran. Ich glaube, wir müssen noch ganz viele Fotos später machen. Aber ihr könnt ja schon mal mit dem Trinken anfangen. So, es geht weiter. Übrigens, das ist der erste Platz für den Startup-Wettbewerb. Aber wir fangen jetzt erstmal mit der dritten Runde an. Ne? Wir müssen ja ein bisschen Spannung aufbauen. So, wir sind beim Startup-Wettbewerb, beim dritten Platz. Der dritte Platz bekommt 2 Stunden persönliches Coaching in Berlin von den Gründerberatern von InnoDate. Und der dritte Platz sind die Leute von BetterDoc. Applaus, Dankeschön. BetterDoc, hallo. Kommt hoch zu mir. Super. Also, BetterDoc. Oh, bist du groß. Hallo. Hi. BetterDoc, was ist es? Wie kommt man auf so eine Idee? Also erstmal muss ich sagen, dass heute die wichtigste Person fehlt. Meine Frau, wir sind eigentlich ein Gründerteam zu dritt. Meine Frau ist die Ärztin im Bunde, die weiß tatsächlich, worum es geht. Wir beide machen die Show. Und der möchte ich gerne auch diesen Preis heute widmen. Sehr, sehr traurig, dass ich nicht hier sein kann. Aber was wir tun ist, wir helfen schwerkranken Patienten oder Patienten mit schwerwiegenden Diagnosen zu den besten Spezialisten zu kommen und wir machen das, indem wir eine sehr große Ärzte-Community aufbauen, die uns dabei hilft, indem sie Ärzte empfiehlt, bei denen sie sich selbst behandeln lassen würden. Super, danke schön. Gibt es schon einen Prototype? Habt ihr eine App? Wir sind live und wir bekommen auch regelmäßig Patientenanfragen. Wir haben noch nicht alle Fachbereiche voll aufgebaut. Wir haben mal mit Gynäkologie angefangen. Meine Frau ist Gynäkologin, lag nahe und da kommen wir jetzt sehr gut voran. Und last but not least, wo findet man euch? Einfach BetterDoc googeln? Guter Punkt, ja. Besser BetterDoc googeln. Ja. Also wir haben die einzige Domain, die uns nicht gehört, ist betterdoc.com. Die gehört nämlich Google. Alle anderen BetterDoc-Domains gehören uns. Super, danke schön. Bitte bleibt nur ein bisschen in der Nähe. Wir machen nur noch ein hübsches Foto miteinander. Und der Applaus gehört euch. So, es wird spannend. Der zweite Platz. 4 Stunden persönliches Coaching in Berlin von den Gründerberatungen von InnoDate. Und der zweite Platz ist OnePage.org. Innovative Tools für bessere Webseiten. Ja, hallo, komm her. So, super. Naja, kennst du das Spielchen? Jetzt erzähl mal, bessere Webseiten, sagt ja jeder. Was ist der Unterschied bei dir? Also die Idee grundsätzlich kam daher, dass wir vorher bei einer Unternehmensberatung tätig waren und dann einfach gemerkt haben, dass es kein Tool gibt, was wirklich das Qualitätsmanagement von Webseiten prüft, plus eben auch Fehlerseiten oder Schadsoftware von Webseiten. Und ja, da haben wir einen Prototypen gebaut und sind jetzt mittlerweile seit einem Jahr auf dem Markt. Und wie gesagt, wir crawlen die Webseite wie Google und checken einfach, was falsch ist und geben dann dementsprechend Optimierungspotenzial und Hinweise aus. Okay, danke schön. Well, und die Adresse ist onepage.org, da findet onpage, onpage ohne den E, onpage.org und da findet man euch tatsächlich auch. Super. Okay, bleibt noch bitte bei uns und der Applaus gehört dir. So, und jetzt geht es um den ersten Platz. Ich sehe hier gerade ein paar Leute, die ganz nervös auf ihren Füßen treten. Ich werde sie jetzt nicht mehr weiter foltern. Ich übergebe jetzt zu meiner lieben Kollegin, die Beate Westphal, weil du hast eine schöne Laudatio vorbereitet. Das Mikrofon gehört dir. Lisa, vielen Dank. Es ist mir eine große Ehre, die Laudatio für jemanden zu halten, der hier den Kopf schlägt, Kapitalpreis gewinnt für ja, die beste Firma, für die beste Unternehmung. Lisa, du hast so ein schönes Jackett an, damit verrate ich eigentlich fast auch schon, wer es ist, nämlich Evergreen. Wo ist denn der Philipp Ehlers? Komm zu uns. Philipp und Philipp Ehlers und das ist der Jan. Zwei Männer. Ich würde euch gleich in ein kleines Interview verwickeln, möchte aber vorher einige Worte sagen zu euch als Gründern. Denn warum sind wir jedes Jahr hier beim Entrepreneurship Summit? Was tun wir hier? Was versprechen wir uns davon, dass wir den ganzen Samstag ab 8.30 Uhr hier verbringen? Wir hoffen doch, dass es ansteckend ist, dass wir auf Ideen kommen, wenn Professor Faltin erzählt, wie es geht. Sichtachsen öffnen. Und was tun die beiden? Die sind so einen ganzen Samstag da gewesen im letzten Jahr und sind am Abend nach Hause gefahren, haben geschlafen und dann ist genau das passiert, was nämlich passieren soll, dass man am Sonntagmorgen aufwacht und eine Idee hat. Und diese Idee habt ihr nicht nur dann einfach gehabt, sondern ihr habt sie umgesetzt und davon träumen natürlich alle Organisatoren und Veranstalter vom Entrepreneurship Summit, denn Entrepreneurial Thinking ist ansteckend und anstecken sollt ihr jetzt auch als Vorbild durch die Preisverleihung, steht ihr natürlich im Scheinwerferlicht, alle sollen euch sehen, alle sollen euch kennen. Jetzt weiß noch gar niemand, was ihr macht und dazu verwickle ich euch jetzt in ein kleines Interview. Was ist euch aufgefallen an diesem Sonntagmorgen? Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Naja, zuerst kann man glaube ich sagen, dass dem Philipp wieder mal aufgefallen ist, dass er ein Lebewesen umgebracht hat. Und das war eigentlich der Stein des Anstoßes, kann man sagen, ne? Ja, genau. Und zwar habe ich bis vor einem Jahr eigentlich optimal den schwarzen Daumen besessen. Das heißt, jede Pflanze, die ich überhaupt geschenkt bekommen habe, mir gekauft habe, ist gestorben. Und ja, dann waren wir eben hier auf dem Entrepreneurship Summit und waren inspiriert von den ganzen Vortraining, von den Impulsgruppen und so weiter. Und da wache ich Sonntagmorgen auf, gucke so auf diese vertrocknete Pflanze und denke so, ey, verdammte Axt, es ist doch nicht möglich, dass du nicht in der Lage bist, eine Pflanze zu halten. Und es muss doch ein System geben oder eine Möglichkeit, dass man eben Menschen, die nicht den grünen Daumen besitzen, Pflanzen und ein System an die Hand gibt, dass sie eben in der Lage sind, dieses erfolgreich zu machen, also Pflanzen zu halten. Erinnert ihr euch noch, wer euch möglicherweise auf die Idee gebracht hat? Wer hat euch inspiriert? Könnt ihr euch an einem Beispiel erinnern, was ihr im letzten Jahr gehört habt, wo es vielleicht auch um Pflanzen- und Bewässerungssysteme und Überwachung von Pflanzenwachstum ging? War es sowas oder war es vielleicht irgendein anderes Vorbild? Also ich glaube, das, was Sie gerade beschrieben haben, war einfach der springende Punkt. Und zwar war der Philipp in dem Fall von dem Summit wirklich so inspiriert, dass er nach einem konkreten Bedarf geschaut hat. Und wenn jetzt hier jeder mal in sich geht und überlegt, wie viele Pflanzen ihm im Jahr so eingehen, gerade die Damen haben wir festgestellt, wir aber doch eigentlich alle grüne Pflanzen haben möchten und keine vertrockneten, dann hat der Philipp mich an dem Morgen angerufen und hat gesagt, Jan, ich habe einen konkreten Bedarf, ich brauche Zimmerpflanzen, die leben. Und ich habe gesagt, hör mal, ich habe seit Jahren keine mehr, weil die alle nicht überleben. Also müssen wir uns was einfallen lassen, dass wir das in Zukunft tun. Wie war euer Nachdenkprozess? Habt ihr mit der Canvas gearbeitet auf dem iPad? Habt ihr, wir hatten vorhin so ein Beispiel, seid ihr spazieren gegangen, habt ihr überlegt, wie habt ihr euren Prozess gestaltet auf diese Idee, nicht nur gekommen zu sein, sondern sie dann ja weiterzuentwickeln, Stück für Stück? wir haben auch mit der Business Model Kanban gearbeitet. Das Buch Business Model Generation habe ich mir auch letztes Jahr gekauft. Das heißt, es war auch ganz praktisch. Wir haben eigentlich im ersten Step Folgendes gemacht. Wir haben eine kurze Befragung auf Facebook gemacht und einfach mal rauszufinden, sind wir jetzt die Einzigen, die nicht den Gründerraum besitzen oder gibt es da noch mehr Leute? Und dabei kam raus, dass 2/3 der Leute sagen, ich habe keinen grünen Daumen, mir gehen die Pflanzen ein. Darauf haben wir gesagt, okay, das ist jetzt ein Indiz, aber das muss ich halt noch in irgendeiner Weise erhärten. Und da sind wir halt in Berlin und in Köln, ich wohne in Berlin, der Jan wohnt in Köln, auf die Straße gegangen und haben 600 Leute befragt, wirklich alle Altersklassen. Und dabei ist rausgekommen, dass eben 67% der Pflanzenbesitzer keinen grünen Daumen haben und ihnen im Jahr 2,4 Pflanzen im Durchschnitt eingeht und sie wirklich überhaupt keine Ahnung haben, woran es liegt. Ich habe gehört, eure Pflanzen schicken euch eine SMS-Nachricht, wie es euch geht. Könnt ihr dazu noch was sagen? Weil ich habe vorhin auf mein Handy geschaut, ich habe keine Nachricht von meinen Pflanzen. Wie geht das? Naja, also es geht ja darum, dass man seine Pflanze nicht vergisst oder diesen Pflegemodus reinkommt und dementsprechend ist halt der grüne Daumen-Service, den wir entwickelt haben, ein Teil dessen, neben natürlich einer sehr sicheren Pflanze, einer sehr schönen Pflanze und einem tollen Erste-Hilfe-Set, ist natürlich die Erinnerung von der Pflanze, die per E-Mail dann letztendlich signalisiert, wann sie gewässert bzw. gedüngt werden muss. Und so haben wir dann mit dem kompletten Düngerset und allem, was dazu geliefert wird, ein Wohlfühlset, wo wir sagen, es gibt garantierten Pflanzenspaß für ein Jahr, ohne dass man sich auch nur eine Sache dazu kaufen muss. Jetzt befindet sich ja direkt hinter euch euer einer Preis, denn ihr bekommt 2 Preise. Das ist ganz wunderbar, wenn man den ersten Platz belegt beim Kopfschläg-Kapitalwettbewerb. Der erste Preis weist darauf hin, dass ihr nicht nur systematisch und methodisch nachgedacht habt, um dieses Geschäftsmodell so weit auf die Beine zu stellen, sondern es steht wahrscheinlich auf mehreren Beinen. Traust du dich das mal auf eins der anderen Beine zu stellen? Es gehört so und so euch. Es sieht ein bisschen wackelig aus, aber es hält. Und das Schöne ist, wenn man gezeigt hat, dass man besteht, was auch immer geschieht in Zukunft, ihr werdet auf verschiedenen Beinen stehen, euch das immer wieder auch vorstellen können. Und bitte, bitte zeigt es ganz oft auch allen anderen Gründern, erzählt von eurer Idee, zeigt dieses Modell. Und ihr bekommt noch einen zweiten Preis, das für alle, die sich jetzt auch schon Gedanken machen, wie sie im nächsten Jahr gewinnen könnten. Es gibt ein ganz wunderbares Team-Management-Coaching im Wert von 3.500 Euro. Das braucht ihr nicht mehr bezahlen, das könnt ihr einfach nutzen, auf das ihr wachst, genauso wie die Pflanzen, für die ihr sorgt. Und dafür vielleicht einfach einen großen Beifall von allen für Evergreen. Wunderbar. Ich möchte die Gelegenheit auf jeden Fall noch mal kurz nutzen, beziehungsweise wir möchten die Gelegenheit noch mal kurz nutzen, um uns erstmal beim Herrn Professor Dr. Feitin für die vielen Inspirationen zu bedanken. Dann natürlich auch noch mal bei Familie und Freunden, die uns die ganze Zeit sehr gut unterstützt haben und bei allen, die uns bei dem im Vorfeld stattgefundenen Voting so mega die Schultern gestützt haben. Ja, und was ich auch noch schön finde, also wirklich der Rahmen dieser Veranstaltung, die Inspiration, vielleicht noch eine Sache bezüglich dieser Erinnerungsfunktion. Und zwar hat ja letztes Jahr der Professor Hüter die Keynote am Sonntagmorgen gehalten. Ich kam rein, war relativ verschlafen und war aber innerhalb von 5 Sekunden dermaßen da, weil er einen so tollen Vortrag gehalten hat. Und da ging es ja wirklich darum, dass eben neue Gehirnbahnen entwickelt werden, wenn man neue Dinge macht und wenn man Dinge lernt. Und das ist eigentlich der gleiche Funktion unserer Erinnerungsfunktion. Also die Leute kriegen eine E-Mail, wenn sie ans Düngen und ans Gießen der Pflanze erinnert werden. Und das Gießen ist ja relativ oft. Das heißt, nach einer gewissen Zeit, wenn die dann morgens ihre E-Mail bekommen oder dann irgendwann der Zeitpunkt kommt, da denken sie daran, dass sie die Pflanze gießen sollen, bevor die E-Mail kommt. Und dann können sie die nämlich bei uns abbestellen. Und dann hat dieser Lernprozess angefangen. Das ist also, wir wollen versuchen, dass Pflanzen nicht mal einfach nur irgendwelche Gegenstände sind. Und deswegen heißen unsere Pflanzen auch nicht Drachenbaum und Co., sondern wir haben eine wilde Waldtraut, wir haben Schneewittchen, wir haben eine rote Zora. Und das führt halt einfach dazu, dass die Leute in dieser Pflanze wie eine Person sehen. Und das ist halt echt eine tolle Sache. Und deswegen. Und dann klappt es auch mit dem grünen Daumen. Genau. Vielen Dank. Nochmal Applaus. So, damit sind Sie jetzt alle offiziell entlassen und dürfen sich jetzt dem Partygetümmel entgegenschmeißen, außer allen Teilnehmern des Wettbewerbes, weil wir müssen jetzt noch Fotoshooting machen. Sie können aber gerne zugucken. Ich komme dann gleich nach. Wo ist der Wein? So, alle Teilnehmer, egal ob Preise oder Nichtpreise vom Ideen- und vom Startup-Wettbewerb, kommt nochmal alle mit hoch. Egal ob Preise oder nicht, Ideen oder Startup-Wettbewerb, das ist eure Chance fürs Rampenlicht. Kommt hoch auf die Bühne. Treppe.